Thank you. a Lovely Day remix by 8 Miles High. It's a killer day. and the sun is shining. HR3 Radioservice. Wir haben keine Meldungen und weiter geht's mit Sven Feeth in der HR3 Club Night. Groove from Pascal and Heiko. H3 Radioservice mit einer Sondermeldung A4 Eisenach Richtung Kirchheim. Zwischen Wildeck-Obersuhl und Wildeck-Hönebach Behinderungen wegen eines defekten LKW an einer unübersichtlichen Stelle. Und weiter geht's. H3 Club Night mit Sven Feit. Night EP. Uhr 1, HR3 Radioservice, A4 Eisenach Richtung Kirchheim. Zwischen Wildeck-Obersuhl und Wildeck-Höhnebach Behinderungen wegen eines defekten LKW an einer unübersichtlichen Stelle. Im Bereich des Hanauer Kreuzes von der A66 aus Hanau zur Bundesstraße 43a nach Dieburg. Fahrbahnsperrung nach einem Unfall, dadurch ein Stau. HR3 wünscht gute Fahrt. Und weiter geht's hier in der HR3 Club Night mit Sven Feeth. HR3 Club Night mit Sven Veth heute Abend. We'll be right back. 22.29 Uhr HR3 Radioservice im Bereich des Hanauer Kreuzes von der A66 aus Hanau zur Bundesstraße 43a nach Dieburg. Fahrbahnsperrung nach einem Unfall, dadurch ein Stau. HR3 Club Night mit Sven Feeth. Jeff Mills, der ja gestern Abend auch im Omen war. Wir haben nämlich gerade das Geburtstagswochenende vom Omen. 9 Jahre. Seit 9 Jahren stehe ich da drinne. Folge etwas früher das Radio einschalten demnächst. Also nochmal nachträglich. Alles, alles Gute. Nicht nachträglich, du hast ja noch Geburtstag, gell? Also feiert schön heute Abend da. Ciao. 23 Uhr, HR3 Radioservice im Bereich des Hanauer Kreuzes von der A66 aus Hanau zur Bundesstraße 43a nach Dieburg. Fahrbahnsperrung wegen Bergungsarbeiten, dadurch ein Stau. HR3 Club Night mit Sven Feeth. Club Night mit Sven Fed heute Abend. Und was gerade läuft, ist der neue Plastic Man Richie Horton auf Plus 8. Und übrigens, die neuen Jahresfeier geht heute Abend weiter im Omen mit den Ricardo, den Yannick und den Heiko Laux. Und ich spiele heute Abend in Gießen, in der alten Gießerei. Zusammen mit dem Maggie B. Die alte Gießerei ist nicht in Gießen. Die ist in Heilbronn. Gießen. We'll be right back.

wir heute Nacht. Tanzen mit uns bis morgen früh und spür die Tribolo Macht. Wir sind die Tribolos und spüren wir heute Nacht. Tanzen mit uns bis morgen früh und spür die Tribolo Macht. 20.30 Uhr, HR3 Radioservice im Bereich des Hanauer Kreuzes von der A66 aus Hanau zur Bundesstraße 43a nach Dieburg. Fahrbahnsperrung wegen Bergungsarbeiten, dadurch ein Stau. HR3 wünscht gute Fahrt. Und hier geht's weiter, noch eine halbe Stunde in der HR3 Club Night mit Sven Veth. Das ist der Tribolo-Style. television station lost its power. Thank you. Detroit. 203X. You are now clear for docking. Have a nice day here in Jexium. I'm Jexium Cruise Controller X205. If you have any problems, let me know. Bubble Control 1 out. You got your book and your mind. Night, das war's wieder. Übrigens, die nächste Give Me House ist am Sonntag, den 9. November. Der Ort ist noch streng geheim, aber in Frankfurt, also watch out for flyers. Mit dabei sind Frank Lorber, Toni Rios, Heiko Laux, Obi, René, Chantel und ich. Und wie gesagt, heute Abend bin ich in der alten Gießerei in Heilbronn. Also tschüss. Schönen Samstagabend. Wie gesagt, im Ohm geht's noch ab. 9 Jahre Ohm, Birthday Party. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. HR3 Nachrichten. 24 Uhr. Die Gewerkschaften haben für die nächste Tarifrunde einen härteren Kurs angekündigt. Führende Gewerkschaftsvertreter betonten, sie wollten mehr als nur einen Ausgleich der Inflationsrate durchsetzen. IG Metall-Chef Zwickel erklärte, die Löhne hätten mit der steigenden Produktivität, den zunehmenden Exporten und höheren Gewinnen nicht Schritt gehalten. Für weitere Lohnzurückhaltung forderte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Engelin Käfer Gegenleistungen von Arbeitgebern und der Politik. Die Tarifpolitik könne keine ständige Einbahnstraße sein. Die gewerkschaftliche Vertretung für die Arbeitnehmer im privaten und öffentlichen Dienstleistungssektor soll umgestaltet werden. Darauf verständigten sich die Vorsitzenden von 8 Gewerkschaften bei einem Sondierungsgespräch in Hamburg. Ob es zu Fusionen kommen wird, ließen die Arbeitnehmervertreter noch offen. Die Hamburger Grünen sehen gute Chancen für ein Regierungsbündnis mit den Sozialdemokraten. Beide Seiten bezeichneten ein 6-stündiges Sondierungsgespräch als gut.